25 Jahre alt wurde Amazia König und 29 Jahre regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Joadan und stammte aus Jerusalem. Und er sät, was Jahwe wohlgefiel, jedoch nicht mit ungeteiltem Herzen. Sobald er aber im Besitze der königlichen Macht war, ließ er seine Diener, die den König, seinen Vater, erschlagen hatten, töten. Ihre Kinder ließ er jedoch nicht hinrichten, sondern verfuhr nach dem Gebote Jahwes, das im Gesetz, im Buche Moses, geschrieben steht und so lautet, es sollen nicht Väter um der Kinder willen und Kinder um der Väter willen sterben, sondern sollen ein jeder nur wegen seines eigenen Vergehens getötet werden dürfen. Und Amazia versammelte die Judäer und stellte sie familienweise auf, nach den Obersten über die Tausendschaften und den Obersten über die Hundertschaften von ganz Juda und Benjamin. Sodann musterte er sie von den 20-Jährigen an und darüber und fand, dass es 300.000 auserlesene, Speer- und Schildführende Krieger waren. Dazu dingte er aus Israel für 100 Talente Silbers 100.000 tapfere Männer. Aber ein Mann Gottes kam zu ihm und sprach, O König! Das israelitische Heer darf nicht mehr dir ziehen, denn Jahwe ist nicht mit Israel, mit allen Ephraimiten. Vielmehr ziehe du allein, geh mutig an den Streit, Gott könnte dich sonst vor dem Feinde zu Falle bringen. Amazia erwiderte dem Manne Gottes, was soll aber in Betreff der 100 Talente geschehen, die ich der israelitischen Herrscher gegeben habe? Der Mann Gottes erwiderte, Jahwe kann dir weit mehr als das geben. Da sondere Amazia die Herrscher, die aus Ephraim zu ihm gekommen war, ab, damit sie wieder heimgingen. Da wurden diese sehr zornig auf die Judäer und kehrten in hellem Zorne heim. Amazia aber fasste Mut, führte sein Volk von dannen, zog ins Salztal und schlug die Seiriten, 10.000 Mann. 10.000 andere aber nahmen die Judäer lebendig gefangen, die führten sie auf die Spitze des Felsens und stürzten sie von der Spitze des Felsen herab, so dass sie insgesamt zerschellten. Die Glieder der Streifschar aber, die Amazia zurückgeschickt hatte, so dass sie nicht mit ihm in den Streit ziehen dürfte, die fielen in die Städte der Judäer ein, von Samaria an bis Beth-Horan, erschlugen 3.000 von ihnen und machten große Beute. Als aber Amazia nach dem Sieg über die Edomiter heimgekommen war, brachte er die Götter der Seiriten mit und stellte sie sich als Götter auf, und vor ihnen pflegte er fortan anzubeten und ihnen räucherte er. Da entbrannte der Zorn Jahwes wieder Amazia, und er sandte einen Propheten zu ihm. Der sprach zu ihm, warum hältst du dich an die Götter dieses Volks, die ihr eigenes Volk nicht aus deiner Gewalt erretten konnten? Als er aber so zu ihm redete, sprach jener zu ihm, haben wir dich zum Ratgeber des Königs bestellt? Höre auf, sonst wird man dich schlagen. Da ließ der Prophet ab und sprach, ich merke nun, dass Gott beschlossen hat, dich zu verderben, weil du so gehandelt hast und auf meinen Rat nicht hören willst. Und nachdem sich Amazia, der König von Juda, beraten, sandte er Boten an Jos, den Sohn Joahas, des Sohnes Jehus, den König von Israel, und ließ ihm sagen, wohlan, wir wollen uns miteinander messen. Da ließ Jos, der König von Israel, Amazia, dem Könige von Juda, Folgendes entbieten, die Distel auf dem Libanon sandte zur Zeder auf dem Libanon und ließ ihr sagen, gib deine Tochter meinem Sohne zum Weibe. Aber das Wild auf dem Libanon lief über die Distel und zertrat sie. Du denkst, habe ich doch die Edomiter geschlagen. So reißt dich nun dein Hochmut fort, dich zu überheben. Bleibe nur daheim. Warum willst du das Unglück herausfordern, dass du zu Falle kommest und Juda mit dir? Aber Amazia wollte nicht hören, denn solches war von Gott verhängt, um sie in Feindesgewalt zu überliefern, weil sie sich an die Götter Edoms gehalten hatten. Da rückte Jos, der König von Israel, heran, und sie maßen sich miteinander, er und Amazia, der König von Juda, zu Beth-Semes, welches zu Juda gehört. Und die Judäer wurden von den Israeliten geschlagen, so dass ein jeder in seine Heimat floh. Amazia aber, den König von Juda, den Sohn Jehoas, des Sohnes Jehoahas, nahm Jos, der König von Israel, zu Beth-Semes gefangen und brachte ihn nach Jerusalem. Und er legte in die Mauer Jerusalems eine Bresche vom Ephraim-Tor an bis an das Ecktor, eine Strecke von 400 Ellen. Und er nahm alles Gold und Silber und alle Geräte, die sich im Tempel Gottes bei Obed-Edom vorfanden, sowie die Schätze des königlichen Palastes und die Geiseln und kehrte nach Samaria zurück. Amazia aber, der Sohn Jehoas, der König von Juda, lebte nach dem Tode Jos, des Sohnes Joahas, des Königs von Israel, noch 15 Jahre. Die übrige Geschichte Amazias aber, die frühere und die spätere, findet sich ja aufgezeichnet im Buche der Könige von Juda und Israel. Und von der Zeit an, wo Amazia von Jahwe abtrünnig geworden war, zettelten sie zu Jerusalem eine Verschwörung gegen ihn an. Da floh er nach Lachis, aber man sandte hinter ihm drein nach Lachis und ließ ihn da selbst ermorden. Sodann hob man ihn auf den Wagen und begrub ihn zu Jerusalem bei seinen Vätern in der Stadt Davids.